Dabei ist dir bestimmt geschadet worden, mein lieber Freund, ich sag dir ins Gesicht, du interessierst mich nicht, du interessierst mich nicht, du bist als Kind zu heiß gebadet worden, dabei ist dir bestimmt geschadet worden, drum rate ich dir um jeden Preis, wenn du schon badest, bade nicht zu heiß. Dabei ist dir bestimmt geschadet worden, mein lieber Freund, ich sag dir ins Gesicht, du interessierst mich nicht, du interessierst mich nicht, du bist als Kind zu heiß gebadet worden, dabei ist dir bestimmt geschadet worden, drum rate ich dir um jeden Preis, wenn du schon badest, bade nicht zu heiß.